1 Live. Moving. Heute als Stay the Fuck Home Edition mit Jan-Christian Zeller, denn es ist Samstag, fühlt sich nicht so an, hört sich aber jetzt so an. Die nächsten 7 Stunden Samstagabendprogramm Medusa. I was born to love, to feel that hurt. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch, give the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never too much. Come fill up my heart. I was born to, I was born to. Tourne pas, tu ne rêves pas, tu ne rêves pas, accroche-toi et tiens-moi. ensemble avant que tout s'éteigne. Heute Abend Tones and I, Dance Monkey in 1 Life Moving. Ich habe hier den Left Hand Remix gespielt mit den Tröten hier. Mehr Mixe, mehr Remixe der aktuellen Charts ab 6:30 im Moving Mix. Hey guys. Hey guys. Saturday, 8 o'clock, I'm going live. You can have an exclusive DJ set. Sagt alle Farben und meint es ernst, denn er hat sich hier richtig Mühe gegeben schon in dieser Woche, was das Anti-Langeweile-Programm betrifft oder das Alternativprogramm für alles das, was sonst so angesetzt war in diesen Tagen. Also alle Farben hat schon eine Kochsession aus seiner Küche gestreamt, dann Fitnesskurs gemacht und heute Abend ab 20 Uhr gibt es ein exklusives Alle Farben Live from Home DJ-Set. Ich hatte ihn gerade schon hier in der Homeoffice Audio-Konferenz und hat mal gefragt, ob er alles vorbereitet hat, war noch kurz einkaufen. Ich habe jetzt Kameras installiert hier, die mussten wir aus dem Lager holen, aber ansonsten habe ich ein ganzes Setup hier schon stehen, also es musste nicht so viel, musste nicht so viel bewegt werden. Ja, also es sind die berühmten Alle Farben Hauspartys, wir können heute Abend dabei sein, übertragen das auch hier live im Radio ab 20 Uhr und jetzt als Warm-up die neue Alle Farben Single, die heißt Follow You. Der Retrovision Remix. I will follow you till my legs no longer move. never had a thing to lose. I met you and now I do. Oh, I'll be there with every single step you take. When the road is long and it's hard to face. Oh, I'll piece you together, we'll never let you break. And I swear that I'll never walk away. And no, I will follow you. Light up the night like the stars and the moon. And no, I'm gonna follow you. Stay by your side when you need me to. I will follow you. Become dried up valley views, yeah. Cause your heart will always bloom. Oh, I'll be there with every single step you take. When the road is long and it's hard to face. Oh, I'll piece you together, we'll never let you break. And I swear that I'll never walk away. And no, I will follow. The night, like the stars and the moon. And no, I'm gonna follow you. Stay by your side. Alle Farben, Sounds Like 1 Live Moving, das war Follow You, der neue Retrovision Remix, der gestern erst rausgekommen ist. Sneakt euch heute Abend also in Alle Farben's Wohnzimmer, das gab's so auch noch nicht, wenn er da auflegt, ab 8 Uhr als Videostream und auch hier zu hören in 1 Live Moving. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du rennst in meinem Kopf. Hallo? Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf. Hallo? Du rennst in meinem Kopf. Ja. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Ist es gut oder schlecht? Ist das, was ich nicht weiß? Weiß. Ich will nicht heim, ich will noch bleiben. Bleib. Alles brennt, aus allem wird eins. Eins. Alle Ampeln grün und schalten sich gleich. Yeah. Schuhe aus Leder, endlich fühle ich mich wie jemand. Okay. Raus aus meinem Weg, heute Nacht wird dein Fehler. Fehler. Sag zu deiner Mama, heute Abend kommen wir später. Fehler. Niemand kann uns helfen, wir hören nicht auf die Gegner. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Orient. Du rennst in meinem Kopf. Hallo? Du rennst in meinem Kopf. Baby. Alles vorbei. Baby. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf. Hallo? Du rennst in meinem Kopf. Ja. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Ich fall ich hab nichts mehr im Griff. Feier immer noch Travis Anti-Gift. Antidote. Ich seh nichts, alles schwimmt wie im Trip. Irgendwie erwachsen, aber fühl mich wie ein Kind. Ja. Ich sit da am iPhone, Kippen sind mein Backup. Ich brauch wieder Akku, bin gebrochen wie Majera. Alles geht zu schnell, sag bitte, nimmt jemand den Lenker. Suchst du deinen Frieden oder findest du den Henker? Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110, die Polizei. Du siehst den zweiten Abend in den Medien. Du rennst in meinem Kopf. Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf. Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Eins, I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Moving. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él. si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. And tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss. Who you gonna leave me for? Got no class, this is broke still. I be talking cash while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich, then I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles. And have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Das war das Original. Taki, taki, taki, taki, DJ Snakes, Lena Gomez, Ozuna und Cardi B. Hättet ihr gedacht, dass es dazu mal ein Spin-off geben wird? Diese Woche ist dieser O-Ton hier von Cardi B viral gegangen. Guess what, bitch? Coronavirus! Und ist dann plötzlich zum Chart-Hit in den USA geworden, in diesem Remix von iMarquees. Auf Basis von Cardi B's Shout-Out hier. Und auch DJ Snake, der Taki Taki Master. Hat noch eine eigene Version draus gemacht, diese. Es ist immer noch Cardi B. Könnte ohne weiteres auf jeder Party laufen, wenn es aktuell Partys gäbe. 14 Uhr, ich wach auf. Hotelzimmer ist das an, ruf mich an. Oh Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen. Neben mir liegt eine Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Späti weiß, wann ich sipp. Auf dem Beifahrersitz. Bitch an Ampel, ich schwing. Bro, mein Kopf ist gefickt. Zu jung, hab keine Weitsicht. Was ist richtig, was nicht? Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km/h. Muss mich ablenken, Baby, so bist du auf. Muss hassen, keiner wird mir was schenken. Baby, es liegt nicht an dir. Arbeit, Arbeit, kein Schlaf, wenig Zeit. Sie bleibt dennoch bei mir. Ich denke mal, sie muss taub und blind sein. 100 Kilo, halbe Mio, schwerer Junge, Narben im Gesicht. Denn vieles lief nicht, wie es sollte. Jetzt wendet sich das Blatt, heute haben meine Schuhe denselben Preis der Miete, den Mama nicht zahlen konnte. Sonnenbrille an. Stadt, ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Ich hab die Sonnenbrille an, fahr durch meine Stadt, ich geb kein Fick, 200 km/h. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später. Live. Make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase. Baklava. Wie hießen früher Kara Osman, oder? Das heißt, die Söhne des dunklen Osman. Und, ja, wirklich. Der Podcast in 1 Live. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nee, mein Urgroßvater ist Rochus Ignaz Bielinski. Und du lachst mich aus wegen der dunklen Osman. Ja, das, ja. Zwei Comedians mit Meinungen, Wahrheiten und vielen Überraschungen. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Zahnarzthelfer. Das ist ungewöhnlich. Ja. Immer mittwochs in eurer Podcast-App. Das ist ehrlich gesagt extrem lustig. Bratwurst und Baklava. Nur mit 1 Live. 1 Live. Moving. Hallo zur Stay the Fuck Home Edition von 1 Live Moving und dem ersten Moving Mix. Aber jetzt kommt jede Stunde eine und wir starten mit dem Top 5 Mix und den aktuellen Chart Hits Geremix. Das hat sich The Weeknd natürlich nicht bieten lassen, als Loredana ihm mit dem Song Angst die Nummer 1 wegschnappt. Nach einer Woche Loredana auf der 1 ist jetzt wieder The Weeknd zurück mit Blinding Lights auf Platz 1 in den offiziellen deutschen Charts. Und ich fange auch mit diesem Track jetzt an, spiele außerdem Trevor Daniel, Dua Lipa, Roddy Ricch und Robin Schulz und das alles kommt jetzt. 1 Live. Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Klingt ein bisschen düster, aber es ist ein sehr guter Remix von Blinding Lights, der Cosmic Dawn Remix. Die nächsten 20 Minuten laufen nonstop durch. Viel Spaß mit dem Mix.

Roddy Ricch mit The Box. Das ist der James Hype Remix im Top 5 Moving Mix mit den aktuellen Chart-Hits geremixed. Eines der besten Twitter-Memes, die ich diese Woche gesehen habe, Dua Lipa hat selber gepostet, How to avoid coronavirus. Und dann kommt der Songtext, Don't show up, don't come out, don't start caring about me now, walk away, you know how. Aus diesem Song. Christian Zeller. Thank you. you get enough. I don't know when that I give my time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I'm feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. Songs, die aktuellen Tracks, Trevor Daniel Falling hier im Nice and Wise Remix gerade zum Schluss. Dua Lipa, Roddy Ricch, Robin Schulz mit In Your Eyes, das war der Lumix Remix. Und davor ganz am Anfang The Weeknd Blinding Lights. Top 5 Mix. Ihr hört 1 Live Moving, es ist Samstagabend und Dua Lipa, Songtext von Don't Start Now war auf jeden Fall beste. Aber ich habe auch sonst sehr viele gute DJ-Posts gesehen diese Woche. Viele Stories, wo DJs weltweit aufrufen, ey, auch gerade jetzt am Wochenende, halt einmal jetzt erstmal nicht rausgehen. Stay inside, don't go outside. Martin don't Garrix. Even do it for yourself, do it for your family, for your friends, their parents, everybody. And you can also do a lot of fun things inside. You can fun things. Do this house party thing that you can play video games. There's so many things. You can listen to music. You can dance. You can moving hand. Have good conversations with family and friends. Yeah, love you guys. Stay safe and see you soon. Das war Martin Garrix immer so als Beispiel so, ne? Und er zum Beispiel war jetzt die ganze Nacht im Studio, hat nicht geschlafen, denn morgens 6.45 Uhr ist er nochmal live gegangen auf Insta, hat ein Q&A mit seinen Fans gemacht, dass er super viele Boardgames zu Hause hat und hat einen neuen Song angespielt, hat erzählt, dass sein Song für die Fußball-EM erst 2010 rauskommt. Also guter Service auf jeden Fall von Martin Garrix. Hier sind jetzt Felix Jähn und Weiß zusammen. Close your eyes. Make a wish when life ain't easy. Remember this. Just close your eyes and make a wish. All the troubles can't be fixed. I wanna be with you. Just pick up the phone and I'm with you. Cause I know that lately life has played you rough. I wanna be with you. Just pick up the phone and I'm with you. I just go to make sure you're not giving up. I just called to make sure. Genau, mal same, same, but different. Das, was Martin Garrix gerade gesagt hat von Weiß. Do us all a favor and stay the fuck home. Enjoy your popcorn and have a nice evening. Cheers. Featuring Popcorn. Hier ist 1 Live Moving mit Benny Blanco und Halsey und Khalid. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. Love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream. I have a family, a house, and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. Our love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. She used to meet me on the east side. 1 Live Moving. Countdown läuft. Eine Stunde noch, bis alle Farben live auf seinem Wohnzimmer auflegt. Und wir übertragen das hier in Moving, gab es auch noch nicht, als Video-Livestream auch über die 1Live-Facebook-Seite und bei alle Farben auf dem Account. Ab 20 Uhr bereitet alles vor, dann geht es pünktlich um 8 los.